Klatsch. Ja, hallo liebe Hörer, hier ist wieder Keimling unterwegs, diesmal live vom Bodensee, vom Radiocamp aus Merkelfingen, da wo wir die Merkelfingen. Und hier ist das Radiocamp, das subversiven Radiomachern ein Podium bietet, ihre subversiven Inhalte zu verbreiten. Hören wir doch mal rein. Guten Morgen! Hallo. Ja, hier sind wir ja beim Regencamp jetzt, ne? Und es gibt ja auch hier unheimlich viel interessante und verrückte Leute, die von verrückten und interessanten Orten kommen. Zum Beispiel. Es kommt gerade etwas gepipst. Anja Guska, c'est moi. Toja. Woher kommst du? Aus Leipzig und aus Polen und aus Oberschlesien und aus Ratibor. Direkt, hallo. Hallöchen. Haha, welche Stadt und welches Radio bitte? Stadt Berlin, Radio Zapato. Stadt Luxemburg, Radio ARA. Ich bin Tina aus Berlin, ich komme vom Transgender Radio. Radio Unerhört, Marburg. Radio Bern, Rabe. Kra, kra. Radio Korax, sieht man doch, oder? Radio Dreieckland, Freiburg. Wer bist du? Ich bin Schülerin aus Thüringen. Schön, und guckst das hier so an und so? Ja, genau. Ich mache jetzt so, um Einführung fürs Radio zu bekommen. Und am Buffet teilzunehmen. Ja, das auch. Beste Welle, Tübingen. Euer freies Lieblingsradio für Tübingen, Reutlingen und die ganze Umgebung. Sie macht's richtig, ne? Sie macht gleich Werbung. Bermuda-Funk heißt das. Was, Nudelfunk? Ja, genau. Nee, Bermuda, so wie das Bermuda-Dreieck. Mysteriös. Und so. Wie die Finanzierung läuft, mysteriös. Ja, und alles. Ich bin der Adrian und komme vom Freien Radio für Stuttgart. Und wie heißt das Radio? Freies Radio für Stuttgart. Thank you. dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. While I meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Tad, and Tommy. They're on the front of the army. The only boobs I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5 to 1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night so far. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. With too many dicks, too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better odds, more broads, less rods. I came to do battle, skedaddle with the counter rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters. Too much time on too many hands, not enough ladies, too many mans. Too many dicks, too many dongs, too many schlongs, now sing this song. Ja, so klingt übrigens der Bodensee. We're all fools in need. Okay, haha. Jetzt habe ich nämlich auch einen gefunden von den Veranstaltern. Wer bist du denn? Ja, also ich bin Timo und komme vom Freien Radio in Karlsruhe, das ist der Querfunk. Wie kamt ihr denn drauf, hier ein Radiocamp zu machen? Also ich finde es eine super Idee, aber es gibt ja nicht so viele in Deutschland, glaube ich. Seid ihr das Einzige? Es gibt noch irgendwo ein anderes Radiocamp, da weiß ich aber gar nicht mehr, wer es organisiert. Also wenn man im Internet zumindest vor 2-3 Jahren gegoogelt hat, hat man noch ein anderes Radiocamp, glaube ich, gefunden. Aber da, wir sind zumindest das, das am längsten kontinuierlich das macht. Wie lange gibt es euch schon? 18 Jahre. Ihr seid volljährig dieses Jahr. Ich muss ja noch darauf hinweisen, ne? Für mich ganz schwer, die Workshops, die fangen um 9 an. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das liegt auch daran, dass es Ganztagesworkshops sind und man dann halt im Endeffekt 7 bis 8 Stunden Workshop hat und dann muss man halt wie bei fast allen Tagungen oder solchen Bildungsveranstaltungen, dann gibt es halt zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr Frühstück, das ist ja genug Zeit. Dann machen wir ein kurzes Treffen, ein Plenum und dann geht's in die Workshops. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für jegliche Bildungseinrichtungen. Ich bin total ungewöhnlich, aber das ist jetzt nur so persönliche Sache. Und, so. Und ja, für mich geht es ja auch, ich schneide dann einfach mittags dann da rein und so. Das klappt. Warum liegt es in einer Bahnstrecke? Also den Platz, da sind wir ja sozusagen nur Mieter. Das ist ein Jugendcamp vom DGB Baden-Württemberg, also von der DGB-Jugend Baden-Württemberg. Und die haben das Grundstück halt mal bekommen, hat den großen Vorteil, dass es halt direkt am Bodensee-Strand liegt. Man hat also Strandanschluss aus dem Zelt, keine 20 Meter gelaufen, je nach Zelt. Und man ist im See. Aber am Bodensee geht halt dann auch die Bahnstrecke direkt am See sozusagen entlang. Und das muss man halt ab und zu in den Workshops eine kurze Pause machen, weil ein Zug vorbeifährt. Du hast übrigens eine Frage, habe ich vorher nicht beantwortet, weil du eine Doppelfrage gestellt hast. Oh, welche? Ich weiß nicht mehr, was du als zweite Frage gestellt hast, aber die andere, wieso sind wir entstanden? Ach ja, na eben. Gut, dass du mich darauf zurückführst. Im konfrontativen Interview in dem Workshop hätte ich lernen müssen, daran nochmal nachzuhaken. Wieso habt ihr denn sowas angefangen? Also, was eine gute Idee ist natürlich. Aber also, ich war nicht von Anfang an dabei. Ich mache jetzt in der Organisation, glaube ich, das 10. Mal mit oder so, sowas in den Dreh. Aber angefangen hat es in Baden-Württemberg, als die Freien Radios hier Lizenzen bekommen haben. Das war 95 rum. Deswegen jetzt auch 18 Jahre. Und da wollten wir halt gemeinsam eine Aus- und Fortbildung organisieren und haben das hier halt, weil es Kontakte zu den Gewerkschaftsjugend gab, hier dann am Bodensee organisiert. Und das hat sich dann halt als eine Tradition fortgesetzt. Am Anfang war es wirklich immer an Pfingsten. Da ist inzwischen eine andere Gewerkschaftsgruppe hier auf dem Camp. Deswegen sind wir inzwischen normalerweise über einen von den anderen Feiertagen. In dem Fall ist es Frohen Leichnam. Oder Christi Himmelfahrt? Ich glaube Christi Himmelfahrt. Ja, Christi Himmelfahrt dann, ich verwechsel die immer. Und da ist halt ein Feiertag drin. Man muss sich nur einen Tag Urlaub nehmen, hat trotzdem quasi 4 Tage, komplette 4 Tage hier auf dem Camp und ist halt in einer sehr schönen touristischen Landschaft mit gekocht wird. Und das ist eigentlich sehr entspannt. Auch mit Fleisch, vegan und vegetarisch, ne? Und auch sehr lecker übrigens. Ja, also die Küche, es gab zwischendrin, hatten die hier die Küche mal umgestellt, da war es mal schlechter. Also das hat sich über die Jahre auch immer wieder geändert in der Küche. Aber inzwischen ist es so, dass es klar, das mit dem Vegan, das war früher nicht so. Da war es schon mit vegetarisch ein bisschen problematisch. Aber inzwischen ist ja vegetarisch wirklich überall Standard, dass man sowas kriegt. Es geht auch vegan, die Küche stellt sich auch, wenn es sein muss, auf laktosefrei oder glutenfrei ein. Daher es DGB-Jugend ist, könnte man auch Schweinefleisch frei kriegen und so. Die Küche ist sehr flexibel und sehr gut. Sehr schön. Was habt ihr denn so für Wettererfahrungen gemacht? Also diesmal sind wir ja mit ordentlich Niederschlag gesegnet. Ich habe schon gehört, die Jahre zuvor, da gab es auch lustige Witterung. Es war halt unterschiedlich. Letztes Jahr war es mal eine Nacht sehr kalt, nämlich unter Null, aber dafür dann sonnig die ganze Zeit, auch tagsüber recht warm. Wir haben halt das Problem, dass wir an den christlichen Kalender gebunden sind und daher wir dann dieses Jahr alles Ostern, Pfingsten sehr früh ist, sind wir natürlich auch sehr früh. Letztes Jahr waren wir sozusagen zwei Wochen fast später. Da ist es dann auch wettertechnisch normalerweise etwas besser. Im nächsten Jahr wird es dann halt entsprechend wieder später. Das ist damit, unsere Wetterabhängigkeit findet halt auch etwas vom christlichen Kalender statt. Und, ja, also Kalenderschuld. Nee, super, vielen Dank. Ja, du wolltest jetzt nicht noch auf die Arten der Workshops eingehen? Ach, wieso nicht? Ach klar, haben wir Zeit. Was also gibt es denn so für Arten? Also vom Konzept her ist es so, dass wir versuchen, eine Mischung hinzukriegen zwischen praktischen Workshops oder theoretischen Workshops, teilweise auch koordinierende Workshops. Ich muss gleich mal zwischenfragen, ihr macht die Art der Workshops selber oder kriegt ihr die angeboten von den Teilnehmern? Ja, und wir fragen auch jedes Jahr, was an Interesse besteht am Ende fürs nächste Jahr. Aber wir planen natürlich auch, was wir denken, was lange nicht war, beziehungsweise was sinnvoll ist. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel auch einen Workshop mit einer Referentin aus Portugal, wo es dann auch wirklich ging, Alternativen in der Krise. Wir hatten aber auch schon wirkliche Theorie-Workshops, wo es um Radiotheorie geht. Das hatten wir dieses Jahr leider mal wieder nicht. Versuchen wir auch das nächste Jahr wieder zu bekommen. Dann hatten wir aber auch so einen Workshop, wie nannte sich dann Briefgeheimnis 2.0. Da geht es dann halt um sicher kommunizieren, gerade auch für Journalisten mit Verschlüsselung. Was wir immer auch dabei haben müssen, ist ein Einführungsworkshop, bei der auch für Leute da ist, das Radiocamp, die noch nie Radio gemacht haben. Es sind auch immer wieder welche dabei, dann Angebote für Jugend, dann geht es um Musik. Teilweise hatten wir auch schon das Auflegen. Es gibt redaktionelle Bereiche wie jetzt queer-feministisches Radio. Es ist also ein sehr abwechslungsreiches Programm, wo hoffen wir immer für alle was dabei ist. Dieses Jahr haben wir begonnen auch mal Halbtages-Workshops, weil manchen Leuten drei Tage Ganztags-Workshops zu machen zu viel war. Und da haben wir dann auch Halbtag-Workshops angeboten. Zum Teil auch Abendprogramm mit Veranstaltung. Ja, sehr schön. Und halt auch junge Leute, ne? Also sind das Schüler, die dann hierher kommen? Ja, vom Alter her ist es wirklich bunt gemischt. Also da geht es schon in über 50. Und jüngster Teilnehmer, oder doch, ist Teilnehmer, ist 2 Jahre. Also die komplette Bandbreite. Dieses Camp ist auch so, dass es für Menschen mit Behinderungen möglich ist. Es ist behindertengerecht ausgebaut. Natürlich ist es dann im Zelt schlafen etwas komplizierter, weil natürlich die sind auf dem Rasen. Aber prinzipielle Kloanlagen und so weiter ist alles vorhanden. Hatten wir jetzt auch schon zum Teil dabei. Geht auch dieses Jahr ein Workshop, wo es um barrierefreies Radio ging. Ja, der Alex, ne, der hier ein bisschen gehandicapt ist, der wohnt ja auch im Hotel, kommt mit dem Taxi dann rüber, das geht schon. Ja, das in der Variante hatten wir es schon mehrmals. Nur halt das Wohnen im Zelt ist je nach Grad des Handicaps halt nicht möglich oder schwer. Vielen Dank und gute Aktion das Ganze. Danke. Hi. Das ist froh. Froh, frisch, fröhlich. So macht ihr Radio? So macht ihr Radio in der Schweiz? Nein, das war das Thema vom Kurs eigentlich. Vom Musikbeats Mucke. Wir haben uns ein Thema überlegt. Spezialsendung, Gegensätze. Jetzt haben wir immer zu Stimmungen, zum Beispiel zum Wetter haben wir Sonne und Regen. Und hier Stimmung haben wir einmal Lockerflock, also sprich froh und einmal traurig. So, das moderieren wir immer an. Und die Zwischenteile, die sind da durch so ein Beatbox-Teil, werden die getrennt. Also der Gegensatz, das eine lebt vom anderen. Ah ja. Traurig. Vorher war froh, jetzt kommt traurig. Ah, und das bei Regenwetter. Genau. Schrei den Menschen auf der Straße deinen Namen in die Fresse. Straße. Tanz noch drei, vier letzte Tänze, wälz dich heulend auf den Boden. Bind aus Zigarettenkränze, rauch, als gäbe es kein Morgen. Lass die Nase richtig bluten, pack und durch den Morgennebel. Leg dich einfach auf die Straße und du weißt, du bist am Leben. Treib die Kühe durch die Dörfer, jag die Katze aus dem Haus. Gib dem Affen noch mehr Zucker, lass die Säue alle raus. Stimm die nächste feine Kneipe, roll dich ganz ins Tischtuch ein und geh dem Kellner an die Wäsche, lass dann endlich Ruhe sein. Lass die Nerven richtig zittern, toppeln durch den Morgennebel. Leg dich mitten ins Gewitter und du weißt, du bist am Leben. Mach die gröbsten Pirouetten, schrei die Lungen aus dem Leib. Hau den Lukas bis nach oben, tauch in Zuckerwatte ein. Nimm die besten Augenblicke, bau dir deine Zeit daraus. Riskier die dickste aller Lippen, pfeif auf jeglichen Applaus. Lass die Nase richtig bluten, lass die Erde richtig beben. Stell dich mitten ins Gewitter und du weißt, du bist am Leben. Damit geht's uns richtig gut. Wir wollen's immer wieder hören. Spiel's noch einmal, spiel's noch zweimal, immer weiter, dreh die Regler hoch. Wir wollen's immer wieder hören. Wir wollen whiten, wollen abgehen und du weißt es, dass der Laden stimmt. Raus auf den Dance, heute Nacht geht es wieder ab. Gar keine Sorge, wir kommen alle rein. Mittlerweile gibt es fetten Reggae-Sound fast in jeder Stadt. Wir lassen's raus oder wir hängen rum. Ganz egal, alles gut, solange die richtige Platte läuft, wird die Hütte wieder brennen und wir haben alles, was wir wirklich brauchen. Keiner wird enttäuscht, alles klar. Und wir brauchen dicke Luft, dicke Drums, dicken Bass. Alles da und wir brauchen guten Rum, gutes Bier, gutes Gras. Alles da und wir brauchen nices Licht, nice Vibes, nice Girls. Alles da und wir brauchen nur die Hits, wir wollen nur Big Jungs. Jeder kennt es, alle wissen längst, wie's geht, doch kriegen nicht genug. Wir wollen's immer wieder hören. Jeder liebt es, jeder braucht es denn und damit geht's uns richtig gut. Wir wollen's immer wieder hören. Spiel's noch einmal, spiel's noch zweimal, immer weiter, dreh die Regler hoch. Wir wollen whiten, wollen abgehen und du weißt es, dass der Laden stimmt. Lass dich einfach gehen, Sixth Street kannst du. Reggae, das ist rough. Wenn du Feuer willst, dann kannst du gerne kommen. Denn wir sind zu gut dabei. We lit up, come in again. Wir wollen noch mehr, der Morgen ist noch fein. Alles klar, wir brauchen dicke Luft, dicke Drums, dicken Bass. Alles da, wir brauchen guten Rum, gutes Bier, gutes Gras. Alles da, wir brauchen nices Licht, nice Vibes, nice Girls. Alles da, wir brauchen nur die Hits, wir wollen nur Big Jungs hören. Komm aus dem Vorbild, jeder kennt es, alle wissen längst, es geht uns liegen nicht genug. Wir wollen es immer wieder hören, jeder liebt es, jeder braucht es denn und damit geht's uns richtig gut. Wir wollen es immer wieder hören, spiel's noch einmal, spiel's noch zweimal, immer weiter. Einer dieser Partys unter die Subversiven und gewann ihr Vertrauen, um diese eine Frage zu fragen. Stell dir mal vor, du wärst Gast in meiner Sendung und könntest dir Musik wünschen. Was wäre das? Ich brauche den Interpret und Titel, dann spiele ich das. Das ist jetzt aber schon eine Herausforderung dann auch an dich. Ach, mach irgendwas. Irgendwas. Na gut, um's einfacher zu halten, sag ich Kommando Sonnenmilch. Mit der wilde Raum. Von Form zum Beispiel. Und was? Naja, der Klassiker, das Lied heißt Das Geben eines Ficks in Zeiten der kein Fickgebung. Mach mal. Yeah. Form. für 2037. Der neue west-nordwestliche Südwesten. Ich fass mir an den Kopf, weil keiner von euch Hyopa ist. Nach seinem ersten Mixtape auch nur einen ganzen Schritt weiter weiß. Ich frag mich dauernd, was aus all den Rappern geworden ist. Nur da kein Feuer, keine Leidenschaft, das soll ist erfüllt. Das muss schon längst, du erreichst das dürfen nie, wenn du nur an den Thron denkst. Wieso redet ihr von Geld und nicht von etwas, das ihr kennt? Zum Beispiel davon, wie ihr tagelang nichts nutzig bei MySpace rumhängt. 74 Bulletins, aber nicht ein Lied rausbringen. Man merkt es halt dann doch, worauf die Spassen aus sind. Euer aufgeblooster zeigt mir doch nur, dass ich's wirklich nötig hab. Doch ob Rap euch braucht, ist halt dann doch die Frage. Mich braucht Rap, weil ich ihn zu neuen Höhen aufschwingen will. Auch nicht im Trend sein, wenn ich dann irgendwann alt bin. Ich lass mich überraschen, Schema FOM. Weil ich offenbar die Regeln des Geschäfts nicht so sehr kenne. Ich will kein Bindeglied sein zwischen zwei Extremen, die ich beide hasse, sondern einfach rappen, Recht haben, Toys leiden lassen, meine ganze Scheißwut Panama kanalisieren. Ihr wollt ja nicht schwul sein und seid dennoch so analfixierter Typ aus Kottenweiler. Mit dem Rottweiler, der dermaßen geile Beats macht, trotzdem kennt ihr keine Sau, da geht's ihm fast wie mir. Auch ich bin fasziniert, was für eine rückständige Scheiße in Deutschland Erfolg hat. Ihr seid doch aus der Stadt und bildet euch auch was drauf ein. Wieso ist euer Anspruch an Rap dann so extrem provinziell? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und Bauern, wollt ihr Bauern sein? Ihr gebt keinen Fick. Ich geb 100.000 und hab neben meinem Image sogar Kunst zu verkaufen. Wenn ihr keinen Fick gebt, wieso betont ihr das dann bitte? Euch küsst nicht die Muße, euch bespuckt Zahntippe. Verschont nicht mit den Regeln, das entspricht nicht meinem Kunstverständnis. Ich bin offen wie ein Arschloch, Bofen hier bis ganz unendlich. Auf dem Weg durch hartes Gestein und durchdringlich. Es kann nicht lohnt sich ein Blick durch Heck und Seitenscheiben. Ich unterscheide nicht so gern zwischen links und rechts, eher zwischen Mensch und Arschloch. Und davon gibt's ja viele, die sich nur einen Kopf vor morgen machen, wenn zu mir ihre Rente geht. Ich feier 365 Tage Independence Day. Halt Mensch, halt Maschine, so ein Schwachsinn. Nicht mit doppelt Mensch und 3 hoch 7 mal das Glitch-Plugin. Mit dem Niveaugefälle zwischen mir und dir bauen wir einen Staudamm und ficken den von Aswan. Ich mach frauenverherrlichenden Minderheiten-Rap für Leute über 18, weil den von den Kindern keiner checkt. Einigen von euch muss ich noch zeigen, wo der Hammer hängt. Der Rest ist schon so weit wie ich und arbeitet nur mit den Händen. Ihr gebt keinen Fick. Ich geb 100.000 und hab neben meinem Image sogar Kunst zu verkaufen. Wenn ihr keinen Fick gebt, wieso betont ihr das dann bitte? Euch küsst nicht die Muße, euch bespuckt Satire. Yeah. Aha. Yo. Da fällt mir ein, wie die Wehrmacht in Polen. Bei Hotwiler gibt's noch mehr von diesem Krach zu holen. Also fragt ihn nach Beats und gebt mir mal mehr Auftritte, weil wir gut für Hip-Hop sind und weil ich sonst austicke. Ich bin noch furzchristlich, kurzfristig bereit zu fast allen. Ohne Fleiß kein Fleiß. Aber das wird schon noch. Ich hab's fast immer gewusst. Und solange ich nicht am Zug bin, nehm ich den Bus. Ja, welches Lied würdest du dir wünschen? Also ich wünsche mir Anarchia von Zabranjeno Pushenje. Also wir machen es ganz einfach. Ja. Stell dir vor, du wärst in meiner Sendung Ja. Und du könntest dir Musik wünschen. Was wäre das? Also im Moment wäre es, glaube ich, Robin. Nicht Robin. Nee, Robin. Trigger, I don't press people button. Nobody chaps, gon' face me with something. Like how I have 22 and them is something. 10 is for you, so who gon' get the next dozen? I press trigger, I don't press people button. Nobody chaps, gon' face me with something. Like how I have 22 and them is something. 10 is for you, so who gon' get the next dozen? Der Diktator. Yeah. stell dir vor, du wärst Gast in meiner Show und könntest dir Musik wünschen. Was wäre das? Ein Titel. Das spiele ich dann. In deiner Show. Ein Titel. Ein Titel. Ich wünsche mir von Robert Kaufmann freihändig urinieren. Freihändig urinieren. Du nimmst ihn nicht in die Hand. Du nimmst ihn nicht in die Hand. Mit leeren Händen stehst du da und du bist frei. Die Sonne geht unter und die Sonne geht auf. Und du schaust nicht, wo du hinpisst, du strahlst nur so. Und du schaust nicht, wo du hinpisst, du strahlst nur so. Und ein leiser Furz entweicht. Und ein leiser Furz entweicht. Freihändig urinieren. Du nimmst ihn nicht in die Hand. Du nimmst ihn nicht in die Hand. Mit offenen Armen stehst du da und du bist frei. Die Sonne geht unter und die Sonne geht auf. Und du schaust nicht, wo du hinpisst, du strahlst nur so. Und du schaust nicht, wo du hinpisst, du strahlst nur so. Und ein leiser Furz entweicht. Ein leiser Furz entweicht. Also, wenn du in meiner Show Gast wärst, welche Musik würdest du dir wünschen? Backstreet Boys. Und ein wirklich nicht Backstreet Boys, bitte nein. Wie heißt es? Oh nein. Helf mir mal. Was? Wie heißt das berühmteste Lied von Backstreet Boys? Das weiß ich doch nicht. Du wünschst dir das doch. Na ja, ich weiß schon. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? Verzeihung. Ja, mein Lieber, ich wünsche mir Wild in the Streets von Garland Jeffrey. We'll be right back. Du hast die Frage ja schon mitgehört, ne? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir The Velvet Underground, Venus and Furious. Leider blieben die Botschaften dieser Spezies im Dunkeln und so sind die Radiomacher weiterhin ein Mysterium und müssen in späteren Forschungen explizit untersucht werden. Ich verabschiede mich, liebe Naturfreunde, und sage auf Wiedersehen, ihr Keimling.